Also, Sonntagmorgen. Ein frisch gewaschenes Kind liegt hier auf der Couch, unter der Decke eingemummelt. Und wir lesen jetzt Und du musst mein bisschen retten. das siebte Kapitel von Mio, mein Mio, und das heißt Die verzauberten Vögel. Vielleicht sollte ich niemals mehr Apfelblüten und grüne Bäume und weiches Gras sehen. Denn nun zogen wir einem Land entgegen, wo es keine Blumen gab und wo keine Bäume wachsen konnten und kein Gras. Wir ritten durch die Nacht. Wir ritten und ritten. Bald gab es keinen freundlichen Mondscheinwald mehr. Er lag hinter uns und vor uns wurde es dunkler. Der Mondschein war ausgelöscht. Der Boden wurde steinig und hart. Kahle Felswände stiegen überall empor. Sie rückten näher und näher an uns heran. Schließlich ritten wir auf einem engen, düsteren Pfad tief unten zwischen zwei hohen schwarzen Bergen vorwärts. Wenn nur der Weg nicht so düster wäre, sagte Yum-Yum, wenn nur die Berge nicht so schwarz wären und wir nicht so klein und einsam. Der Pfad schlängelte und krümmte sich, und es war, als lauerten hinter jeder Biegung tausend Gefahren. Sicher empfand das auch Miramis. Er bebte am ganzen Leib und wollte umkehren. Aber ich hielt die Zügel fest und zwang ihn weiter. Schmaler wurde der Pfad, die schwarzen Berge daneben wurden höher. Das Dunkel verdichtete sich, endlich kamen wir an eine enge Öffnung zwischen den Felswänden, die einer Pforte glich. Und dahinter lag eine Finsternis, schwärzer als alle Finsternisse der Welt. Das Land außerhalb, flüsterte Yum-Yum. Der Eingang zum Land außerhalb. Miramis bäumte sich wild und wieherte, dass es kaum zu ertragen war. Er hörte sich grauenvoll an, und es war das Einzige, was man hörte. Denn die Finsternis hinter der Pforte war stumm. Sie war stumm und schien auf uns zu lauern. Sie wartete nur darauf, dass wir die Grenze überschritten. Ich wusste, dass ich in die Finsternis hinein musste, aber ich hatte keine Furcht mehr. Nun, da ich wusste, es war seit tausend und abertausend Jahren bestimmt, dass ich durch diese dunkle Pforte sollte, fühlte ich mich mutiger. Ich dachte, was geschehen muss, mag geschehen. Vielleicht würde ich nie mehr zurückkommen, aber ich wollte nicht mehr furchtsam sein. Ich trieb Miramis in die Finsternis hinein. Er spürte, dass ich nicht daran dachte, ihn umkehren zu lassen, und er sprengte durch die enge Pforte, als wolle er durchgehen. Dann sprengte er weiter auf den finsteren Wegen. Wir rasten durch die Nacht. Um uns her war es schwarz. Wir sahen weder Weg noch Steg. Aber Yum-Yum war bei mir. Er saß hinter mir und hielt sich an mir fest und drückte sich an meinen Rücken. Ich liebte ihn noch mehr als sonst. Ich war nicht allein. Ich hatte einen Freund, der mir folgte, einen einzigen Freund, genau wie es gesagt war. Wie lange wir durch die Finsternis rasten, weiß ich nicht. Vielleicht war es nur eine kurze Weile, vielleicht waren es viele, viele Stunden. Oder, fast schien es so, waren es tausend und abertausend Jahre? Es war, als ritte man in einem Traum, einem dieser bösen Träume, aus denen man mit einem Schrei erwacht und noch lange Zeit danach von Entsetzen gepackt ist. Dies jedoch war kein Traum, aus dem man erwachte. Wir ritten und ritten, wir wussten nicht wo, wir wussten nicht wie weit, wir ritten nur immer durch die Nacht. Plötzlich blieb Miramis mit einem Ruck stehen. Wir waren an einem See angekommen, und kein Traum konnte so entsetzlich sein wie dieser See. Manchmal hatte ich von großem, schwarzem Wasser geträumt, das sich vor mir öffnete, aber niemals hat wohl irgendein Mensch von einem Wasser geträumt, so schwarz wie das Wasser vor uns, das ich mit meinen Augen sah. Es war das wüsteste, schwärzeste Wasser der Welt. Und um den See herum gab es nichts als nur hohe, schwarze, kahle Felsen. Über dem finsteren Wasser kreisten Vögel, viele Vögel. Man sah sie nicht, aber man hörte sie. Und nie habe ich etwas Kläglicheres gehört als ihre Schreie. Sie taten mir so leid. Es hörte sich an, als riefen sie um Hilfe. Es hörte sich an, als wären sie verzweifelt und weinten. Auf der anderen Seite des Sees, auf dem allerhöchsten Felsen lag eine große schwarze Burg, ein einziges Fenster war erleuchtet. Einem Auge glich dieses Fenster, einem roten, unheimlichen und entsetzlichen Auge, das in die Nacht starrte und Böses wollte. »Ritter Catos Burg«, flüsterte Yum-Yum, und Miramis zitterte an allen Gliedern. Ritter Catos Burg. Dort war sie. Dort, auf der anderen Seite dieses schwarzen Wassers, wohnte der Feind, zu dem ich gekommen war, um gegen ihn zu kämpfen. Dieses böse Auge, das über den See starrte, erschreckte mich, obwohl ich nicht mehr furchtsam sein wollte. Ich schreckte zurück. Wie sollte einer, der so klein war wie ich, jemand besiegen können, der so böse und gefährlich war wie Ritter Cato? »Du müsstest ein Schwert haben«, sagte Yum-Yum. Gerade hatte er es gesagt, als wir in der Nähe jemanden jammern hörten. »Oh, oh, oh«, klagte die jammernde Stimme. »Ich sterbe vor Hunger. Oh, oh, oh.« Es konnte gefährlich sein, sich dem Jammernden zu nähern. Es konnte jemand sein, der uns in eine Falle locken wollte. Aber ich dachte, wer es auch sein mag, ich muss ihn aufsuchen und nachsehen, ob er wirklich Hilfe braucht. »Wir müssen sehen, wer es ist«, sagte ich zu Yum-Yum. »Wir müssen ihm helfen.« »Ich folge dir«, sagte Yum-Yum. »Und du, Miramis, bleibst hier«, sagte ich und streichelte Miramis Nase. Er wieherte ängstlich. »Sei nicht unruhig«, sagte ich. »Wir kommen bald wieder.« Weit entfernt konnte der Jammernde nicht sein, doch es war schwer, ihn in der Dunkelheit zu finden. »Oh, oh, oh«, hörten wir die Stimme von Neuem. »Ich sterbe vor Hunger, oh, oh, oh.« Wir tasteten uns zu der Stelle, von wo das Jammern kam, wir stolperten über Steine und stürzten in der Finsternis zu Boden. Endlich stießen wir auf eine alte Hütte. Sie war morsch und verfallen. Hätte sie sich nicht an eine Felswand gelehnt, wäre sie sicher umgefallen. Ein schwacher Schimmer drang aus dem Fenster und wir schlichen näher und blickten hinein. Drinnen saß ein Greis, ein kleiner, elend aussehender Greis mit grauem, strohigem Haar. Auf seiner Herdstelle brannte ein Feuer und er saß davor, schwankte hin und her und jammerte, »Oh, oh, oh, ich sterbe vor Hunger, oh, oh, oh.« Wir gingen hinein. Der kleine Greis wurde ganz still und starrte uns an. Wir hatten die Tür geschlossen und er starrte uns entgegen, als hätte er etwas wie uns noch nie gesehen. Er hielt die mageren alten Hände hoch, als fürchtete er sich. »Tut mir nichts Böses«, flüsterte er. »Tut mir nichts Böses.« »Wir sind nicht gekommen, um dir Böses zu tun«, sagte ich. »Wir hörten, dass du hungrig bist. Wir kommen, um dir Brot zu geben.« Und ich holte von dem Brot heraus, das ich von der Weberin bekommen hatte, und reichte es dem Greis. Er starrte mich nun weiter an und sah ängstlich aus, so furchtbar ängstlich, als glaubte er, ich wolle ihn in eine Falle locken. Noch dichter hielt ich ihm das Brot entgegen und sagte, »Nimm das Brot, hab keine Angst.« Da streckte er vorsichtig die Hand aus und nahm es. Er nahm es zwischen seine Hände und befühlte es. Dann hielt er es an die Nase und roch daran. Und dann begann er zu weinen. »Es ist Brot«, flüsterte er. »Es ist Brot, das Hunger stillt.« Und jetzt aß er. Nie habe ich einen Menschen so essen sehen. Er aß und aß und weinte dabei. Er aß das Brot auf und suchte noch nach jedem Krümel, der auf seine Kleider gefallen war. Er suchte und suchte und erst als kein Krümel mehr zu finden war, starrte er uns wieder an und sagte, »Woher kommt ihr? Wo gibt es solch Brot? Um meiner Hungertage willen, sagt mir, woher kommt ihr?« »Wir kommen aus dem Land der Ferne, dort gibt es Brot«, sagte ich. »Warum seid ihr hergekommen?«, flüsterte der Greis. »Um gegen Ritter Cato zu kämpfen«, sagte ich. Kaum hatte ich das gesagt, schrie der Greis auf und taumelte vom Stuhl. Wie ein kleines graues Knäuel rollte er es auf den Boden hinunter und sah mit seinen blinzelnden Augen furchtsam zu uns empor. »Kehrt um nach dort, wo ihr hergekommen seid«, flüsterte er, »kehrt um, bevor es zu spät ist.« »Ich kehre nicht um«, sagte ich. »Ich bin gekommen, um gegen Ritter Cato zu kämpfen.« Ich sagte es laut und deutlich. Ich sagte Ritter Catos Namen so deutlich und klar, wie ich konnte, und der Greis starrte mich an, als glaube er, ich müsse tot vor ihm niederfallen. »Oh, oh, oh«, jammerte er. »Sei still, sei still. Geht wieder dorthin, woher ihr gekommen seid. Geht, bevor es zu spät ist«, sage ich. »Ich kehre nicht um«, sagte ich. »Ich bin gekommen, um gegen Ritter Cato zu kämpfen.« sagte der Greis und sah ganz verstört aus. »Sei still«, habe ich gesagt, »die Späher können dich hören. Vielleicht lauern sie draußen, gerade jetzt.« Er kroch zur Tür und horchte ängstlich. »Keiner zu hören«, sagte er. »Kann aber doch da sein. Kann hier sein, kann dort sein, überall, Späher, überall.« »Ritter Catus, Späher?« fragte ich. »Sei still, Junge«, flüsterte der Greis. »Willst du dein junges Leben so gern verlieren? Kannst du nicht schweigen?« Er setzte sich auf den Stuhl und nickte vor sich hin. »Ja, ja«, sagte er so leise, dass es kaum zu hören war. »Seine Späher sind überall, am Morgen und am Abend und in der Nacht, immer und überall.« Er streckte die Hand aus, zog mich nahe an sich heran. »Um meiner Hungertage willen«, flüsterte er, »traue keinem. Du gehst in ein Haus hinein, du denkst, du bist unter Freunden, sie verraten dich. Sie liefern dich ihm aus, ihm, der auf der anderen Seite des Sees wohnt. Traue niemanden, sage ich, traue mir nicht. Woher weißt du, dass ich nicht Späher nachschicke, sobald du gegangen bist?« »Ich glaube nicht, dass du das tust«, sagte ich. »Niemand kann sicher sein«, flüsterte der Greis, »du kannst niemals sicher sein.« Er saß eine Weile stumm da und dachte nach. »Nein, ich hetze die Späher nicht auf dich«, sagte er. »Noch gibt es einige Menschen in diesem Land, die keine Verräter sind. Und noch gibt es einige, die Waffen schmieden.« »Wir brauchen eine Waffe«, sagte Yum-Yum. »Mio muss ein Schwert haben.« Der Greis antwortete nicht. Er ging zum Fenster und öffnete es. Vom See draußen waren die kläglichen Schreie der Vögel zu hören. Es war, als weinten sie in der finsteren Nacht. »Hör«, sagte der Greis zu mir, »hör, wie sie klagen. Willst du auch einer werden, der über den See fliegt und klagt?« »Was sind das für Vögel?« fragte ich. »Es sind die verzauberten Vögel«, flüsterte der Greis. »Sicher weißt du, wer sie verzaubert hat. Sicher weißt du, wer sie geraubt hat. Und nun weißt du auch, wie es dem ergeht, der mit dem Räuber kämpfen will.« Was er da sagte, machte mich sehr traurig. Diese Vögel, das waren Nonnos Brüder und Giris Schwester und die kleine Tochter der Weberin und all die anderen, die Ritter Cato geraubt und verzaubert hatte. Und das Fohlen. Ja. Oh, ich wollte gegen ihn kämpfen, ich wollte es. »Mio braucht ein Schwert«, sagte Yum-Yum. »Ohne Schwert kann man nicht kämpfen.« »Du sagtest, dass es einige gibt, die Waffen schmieden«, erinnerte ich den Greis. Er sah mich beinahe böse an. »Angst um dein junges Leben hast du wohl gar nicht«, sagte er. »Wo sind die, die Waffen schmieden?«, fragte ich ihn. »Schweig«, sagte der Greis und schloss schnell das Fenster. »Sei still, die Späher können dich hören.« Er schlich zur Tür und legte sein Ohr an das Holz und horchte. »Keiner zu hören«, sagte er. »Kann aber doch da sein, überall Späher.« Dann beugte er sich zu mir und flüsterte mir ins Ohr. »Du wirst zum Schwertschmied gehen und ihn von Eno grüßen. Du wirst sagen, dass du ein Schwert brauchst, das durch Stein schneiden kann. Du wirst sagen, dass du ein Ritter aus dem Land der Ferne bist.« Er sah mich lange an. »Du bist doch ein Ritter, oder nicht?« »Ja«, antwortete Yum-Yum für mich. »Er ist ein Ritter und ein Prinz, Prinz Mio aus dem Land der Ferne, und er muss ein Schwert haben.« »Wo finde ich den Schwertschmied?« fragte ich. »In der tiefsten Höhle im schwärzesten Berg«, sagte der Greis. »Geh durch den toten Wald, geh jetzt.« Er ging zum Fenster und öffnete es, und vom See her hörte ich wieder die Schreie der Vögel durch die Nacht klagen. »Geh jetzt, Prinz Mio«, sagte der Greis. »Ich werde mich hierher setzen und dir Glück wünschen, aber vielleicht muss ich schon morgen Nacht einen neuen Vogel hören, der klagend über dem See fliegt.«